Herzlich willkommen zu einem neuen Tagebucheintrag, einem neuen Kapitel in den Karmesin- und Purpur-Tagebüchern. Und ja, ich würde ja fast wieder anfangen mit, es ist einiges passiert, aber was für ein Wording würde dir einfallen als Alternative zu, hey, es ist wieder einiges passiert? Wir haben viel gesehen. Ich glaube, das letzte Tagebuch war ja, hat ja aufgehört ab dem Punkt, wo wir in dieser Marinestadt waren und uns auf einem Leuchtturm befunden haben und dem entgegengeharrt haben, was da der Wasserarenaleiter dann oder der mögliche Wasserarenaleiter dann mit sich bringt. Das war ganz kurios. Wir waren ja da in dieser Porta Marinedo, glaube ich, hieß die Stadt. Und dort ging es ja dann darum, nachdem wir den Arenaleiter gefunden haben, eine Auktion zu gewinnen. Ne? Wie hat sich das ergeben? Genau, also das war unsere, unsere Arena-Prüfung, und zwar war das ganz witzig, denn das war ein Seegras, glaube ich, was wir ersteigern mussten aus der Höhenregion. Sah sehr, sehr schön aus, so rötlich, lila, glitzernd. Ja, und wir haben von dem Arenaleiter 50.000 Poké-Dollar bekommen. Und mussten uns dann da mit zwei weiteren Herren, glaube ich, hinstellen. Und ja, ihr braucht einfach immer nur das höhere Tippen und dann ist gut. Ja, das fand ich auch ganz kurios. Ich habe es beinahe wieder vergessen zu erwähnen. Eine kleine Info zu Beginn. Ne? Es ist halt immer schwierig, das so backzutracken und so weiter wegen dem individuellen Spielverlauf. Aber genau, von dem Wasserarenaleiter bis hin zu, ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, war dass die erste Konfrontation mit, ich will fast sagen, den Zukunftsvergangenheitsformen von einem bestimmten Pokémon innerhalb der Pepper-Geschichte, innerhalb dieser Geschichte mit der Herrscher-Herausforderung in der Wüste, zu dem Arenaleiter, diese Geschichte hier mit dem Seegras aus der Höhenregion, da musste ich direkt daran denken an, wie hieß die Stadt, Seegras Ulp City. Ich finde das eigentlich ganz nett, dass man hier quasi, nachdem man in Schwert und Schild in der Galar-Region viele Referenzen auf die vergangenen Regionen so ein bisschen hat sausen lassen und da relativ wenig gestreut hat, dass man hier dann halt doch wieder am Wegesrand verschiedene Verbindungen zu den alten Regionen entdeckt. Wir haben ja auch Legends Arceus am Anfang referenziert gesehen, jetzt haben wir die Höhenregion gesehen. Nachdem wir den Arenaleiter konfrontiert haben in der Geschichte hier mit der Auktion, da sind wir dann ja wieder zu dieser anderen Stadt, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo ursprünglich auch das Portemonnaie fallen gelassen wurde, zurückgegangen und haben dort dann den Arenaleiter im Wasserkampf herausgefordert. Wie ging es dir da mit dem Kampf? Ging ganz gut. Das war relativ leicht. Ich überlege gerade, wie das levelmäßig war. Ich glaube, es war relativ ähnlich, aber ein bisschen stärker war ich, glaube ich. Und dann mit dem Typvorteil, ne, den man sich verschaffen kann, ging das relativ leicht von der Hand. Ja. Ging mir da recht ähnlich. Ich hatte den Feuerstarter, aber trotzdem hatte ich genug andere, also auch gerade hier mit meinem Zoolord mal wieder als große Galionsfigur und der Fähigkeit H2O-Absorber ging das schon ganz gut. Nach dem Kampf sind dir aber tatsächlich einige Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Pokémon von dir sich entwickelt hat. Ne? Wir haben ein kleines tapsfüßiges Pokémon mit Tentagra gefunden gehabt, ne? Die Tentara-Variante, das Schlickta von Tentara mehr oder weniger. Und wir haben ja auch schon viel gehirnt, ja, keine Ahnung, wie sich das eventuell mit einer möglichen Tentoxa-Variante weiterentwickelt. Und ja, genau, dieses Pokémon hat sich bei dir weiterentwickelt. Wie würdest du es beschreiben? Aus dem zweibeinigen Ulk ist ein zehnbeiniger Ulk geworden. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie Tentoxa eigentlich aussieht, aber es sieht ihm, glaube ich, einfach sehr, sehr ähnlich, nur halt einfach in so braunen Tönen und dass es halt an Land läuft. So. Ich habe natürlich wieder einen Screenshot gemacht, aber zum unmöglichsten Zeitpunkt, denn da steht nicht, wie das Pokémon heißt, aber es heißt ähnlich wie Tentagra. Tentagro? Tentox. So, Toxfuß. Ich weiß es Toxfuß. Aber, ne, also, ja. Ja, sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Ne, ich erinnere mich noch daran, dass wir beide so ein bisschen verwundert waren, als die, als der Pokédex-Eintrag aufgeploppt ist und da auch wieder Referenzen gestreut wurden auf, ja, diese oberen Schichten von dem Pokémon, die werden irgendwie als Delikatesse verspeist und so weiter. Es ist generell sehr, sehr interessant, wie in dieser Region das Verspeisen von Pokémon halt auch wieder Einzug in den normalen Hauptkanon hält. Ja, es ist, also wenn ich in der Pokémon-Welt leben würde, wäre ich definitiv vegan. Ja, aus gutem Grund. Ansonsten finde ich es bei dem Pokémon interessant, dass es halt auch so ein Saugrüssel hat, irgendwie, wo Tentoxa halt normalerweise so eine Klaue am Mund hat. Nee, aber ansonsten, wir haben halt auch Charaktere gesehen, die halt auch der Universität, der Akademie sehr, sehr, sehr stark nahestehen, bevor wir uns überhaupt zum Kampf anmelden können. Und also einen Charakter, den haben wir halt schon gesehen gehabt, den haben wir hier quasi für die Aufnahme unterschlagen, weil, ja, ist halt ein Tagebuch, ist halt vergessen worden. Aber auch ein neuer Charakter ist aufgetaucht. Um welche beiden Charaktere handelt es sich? Ja, einmal haben wir Sinius, den haben wir auch schon gesehen, denn er unterrichtet auch in unserer Schule. Das heißt, er ist auch Lehrer bei uns und er ist aber auch, glaube ich, bei den Top 4 oder einer der Top 4 oder wie auch immer das hier ganz, heißt. So ganz umrissen habe ich es nicht, wie seine Gesamtkonstellation in der Arena-Prüfung hier aussieht, aber es ist auf jeden Fall ein Charakter, der sehr, sehr nahe steht in diesem ganzen Kampfflow. Ja, und dann haben wir noch jemand Neues kennengelernt und zwar ist das Kay, C-A-Y, und er oder sie, ich bin mir nicht ganz sicher, erinnert mich so voll an so einen K-Pop-Star. Ich glaube, das war eine Sie. Ich glaube, das war eine Sie. Es ist ein sehr, sehr burschikos anmutendes Design, trotz langer Haare etc. Aber ich glaube, es wurde auch gedroppt, dass es eine Sie ist. Und ich finde diesen ganzen Character-Design-Aspekt halt auch super interessant, weil diese beiden Charaktere zusammen, die wirken halt auch so ein bisschen, man hat ein sehr, sehr, ich sag mal, formelles Auftreten, was die Kleidung angeht, aber so vom restlichen Character-Design trifft da quasi ein sehr, sehr normal anmutender Charakter mit langen Haaren auf ein doch wieder sehr ungewöhnliches Design oder ein sehr, sehr spezielles Design. Ja, also generell habe ich ja schon mal gesagt, auch bei Enigmara finde ich die Charakterdesigns richtig cool. Also sowohl vom Aussehen her, als auch halt, wie sie sich geben. Also auch die Bosse von Team Star, die haben alle was Einzigartiges, sage ich mal. Klar haben wir unsere Trainer, die wir so treffen in der großen, weiten Welt, sage ich mal, die dann alle gleich sind im Prinzip. Aber ich sag mal so, dieser Kern, das ist schon richtig cool gemacht, dass die alle anders aussehen und ich find's toll. Ja. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich nochmal auf Dinge eingehen, die wir halt auch noch weitergehend vergessen haben zu erwähnen in den vergangenen Tagebüchern, die uns dann irgendwie nach der Aufnahme immer schmerzlich eingefallen sind, von wegen so, ach ja stimmt, das gab's ja auch noch, das hätte man auch noch erwähnen können. Zum einen finde ich es sehr, sehr interessant, so ein ganz genereller Aspekt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber ich finde das interessant, in Pokémon war ja immer Bestandteil, dass man diesen Augenkontakt herstellen muss zwischen den Trainerinnen und Trainern, die man encountert. Das wurde ja auch witzigerweise in verschiedenen Anime-Episoden, Iterationen halt auch referenziert. Wenn Trainer Augenkontakt herstellen, muss ein Kampf geschehen. Und hier an der Stelle ist es halt so, dass man durch die Wildnis läuft und die Trainerinnen und Trainer nochmal anquatschen muss, so ganz generell, um die Trainerkämpfe zu starten. Und das finde ich eigentlich, es ist ein sehr, sehr kleiner Kniff, deswegen habe ich den auch vergessen zu erwähnen. Aber das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, weil es nochmal irgendwie dieser Aspekt, der Pokémon früher nervig gemacht hat, von wegen, oh, du gehst durchs hohe Gras und hast diese Random Encounter, das fällt flach durch die Overworld-Leute, die halt rumlaufen, durch die Overworld-Pokémon. Und der andere Aspekt von wegen, oh, da ist jetzt quasi so eine Absperrung durch den visuellen Kontakt des Trainers und du kannst erst durch, wenn du den Trainer besiegt hast, dieser Aspekt fällt halt auch jetzt flach. Ja, also das kann man noch haben, wenn man möchte, muss man aber nicht. Aber man sieht es halt, ob man den Trainer schon gegen ihn gekämpft hat oder nicht, weil darüber ja diese gelbe Sprechblase ist. Ja, wenn genau, die dann genau da ist, hat man noch nicht gegen den Trainer gekämpft und ja, man kann sich das überlegen. Ich für meinen Teil habe die jetzt zum Großteil ausgelassen, hole das dann quasi nach, wenn ich die Aufgaben, also wenn ich den Herrscher oder den Arenaleiter besiegt habe, dann laufe ich nochmal umher, um die Stadt herum etc. und nehme dann den einen oder anderen Trainer auch noch mit. Ist auch gar nicht so blöd, weil man ja Belohnung bekommt für so und so viele Trainer, die man besiegt hat. Also nicht nur das Geld, was man dann damit einnimmt, sondern auch noch von diesem, ich weiß gar nicht, zu was der gehört. Zur Pokémon-Liga, ne? Genau. Der steht dann bei den Poketankstellen und für so und so viel besiegte Trainer, also von Stadt zu Stadt steigerte sich das immer von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trainer, die man dann besiegt haben muss, kriegt man halt Belohnungen. Ich glaube, TMs sind das. Genau. Und das ist als System eigentlich auch sehr, sehr interessant, was nochmal einen anderen Anreiz schafft, überhaupt diese Trainerkämpfe zu machen. Finde ich sehr, sehr cool. Es gab noch eine Sache hinsichtlich des Pokémon-Gierspinst, was du noch ansprechen wolltest. Ja, und zwar, die meisten sollten ja Gierspinst kennen, weil da kam ja von seitens Pokémon, ich sag mal, eine mehr oder weniger große Ankündigung und durch Pokémon Go ja auch, also wer Pokémon Go spielt, der kennt dieses kleine, tapsige, graue, platte Männchen ja schon mit der goldenen Münze, ich glaube, auf dem Rücken. Und da ist es wichtig, dass ihr bei jedem Pokestop hätte ich beinahe gesagt, bei jeder Pokémon-Tankstelle und auch bei diesen grauen Schildern guckt oder auch zum Beispiel auf Stein oder irgendwie so auch manchmal hinten in der Ecke, dann erstmal muss man da um diesen Felsen rum und dann ist nur noch so eine ganz schmale Kante. Die findet ihr nämlich überall und auch auf diesen Türmen, diese, ich sag mal, Aussichtstürme sind es, glaube ich. Da sind die nämlich überall drauf und auf den Aussichtstürmen dann immer als Schatztruhe, also als, ich sag mal, volles Gierspinst und auf den Schildern, Steinen etc., das ist halt immer nur dieses kleine graue Männchen. Einfach ansprechen, ihr bekommt dann die Münze oder auch wenn ihr dann das Gierspinst fangt oder besiegt, bekommt ihr ja auch diese Münzen, weil das gehört auch zu den Pokémon-Materialien, die man für das Herstellen der TMs benötigt. Ich wollte gerade sagen, also ne, in unserem Spielverlauf, du bist die große Meisterin darin, die Gierspinst zu sehen. Du spielst hier auf dem großen Fernseher und ich auf der kleinen Switch und bei mir sind das halt auch wirklich nur so ein paar Pixel. Deswegen, das ist halt wirklich echt, echt schwierig für mich dann auch teilweise zu sehen und ich bin dann immer baff, wenn du sagst, ah, guck mal hier, da auf dem Schild, da ist ein Gierspinst und ich so, weißt du, das könnte auch ein Stein sein. Also ne, an der Stelle, wenn ihr die Chance habt, auf dem großen Bildschirm zu spielen und nicht die kleine Handheld-Switch habt, das ist halt auch so super interessant, dass hier an der Stelle die Leute mit einer Handheld-Switch, mit dieser Switch Lite, meiner Meinung nach deutlich im Nachteil sind. Ne? Ja, eventuell. Also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich ein neues Spiel habe, sei es jetzt Pokémon, sei es Animal Crossing oder was auch immer kommt, meinetwegen auch Mario, ich fange immer da an, das am Fernsehen zu spielen, weil ich das einfach so, ich will einfach das volle Erlebnis haben quasi und dann nicht diesen kleinen Bildschirm. Ja, für unterwegs ist es super, klar, aber also gerade bei dem Gierspinst, finde ich, merkt man das sehr, dass es einfach zu klein ist. Ansonsten, wo wir gerade über unser gemeinsames Spielerlebnis sprechen, was uns halt auch aufgefallen ist, wir sind ja auch zum Großteil gemeinsam in dieser, also es gibt ja, das haben wir auch, glaube ich, erwähnt, im Poké-Center die Möglichkeit, sich im Spielstand zu connecten, sodass man auf derselben Overworld und demselben Geschehen rumläuft. Darüber hatten wir gesprochen gehabt und uns sind verschiedene Kuriositäten aufgefallen, denn zum einen war es ne, für mich immer schwierig, wenn du das Spiel hostest, dem Spiel zu joinen. Ich habe super oft dich nicht gefunden, scheinbar. Und dann bist du tatsächlich eher tendenziell in mein Spiel reingejoint. Und über den Weg ist uns dann aufgefallen, dass bei dir dann entsprechend die Pokémon gespawnt sind, die bei mir versionsexklusiv sind. Also im Prinzip, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt Purpur und ihr habt halt einen Freund, der Karmesin hat, könnt ihr euch ja auch online verbinden. Und im Prinzip ist es so, solange die Verbindung stabil ist und nicht abbricht, könnt ihr dann in der jeweiligen Welt, wo ihr halt reinjoint, sag ich mal, auch einfach euer Ding machen. Also euer Kumpel kann nach Westen laufen und ihr lauft nach Osten und macht da eure Arena-Kämpfe oder wie auch immer. Aber ja, so kann man halt gleich die Pokémon von der Edition quasi fangen. Muss jetzt nicht immer zu unbedingt nur tauschen, also weil das Tauschen ist ja dann doch irgendwie weiß ich nicht, nimmt dann der doch irgendwie mehr Zeit, wenn man da immer draufklicken muss und ich will das Pokémon tauschen, jetzt will ich das Pokémon tauschen und so kann ich mir einfach die Pokémon fangen, die ich haben will. Ja, wirkt auf jeden Fall erstmal so, ne? Also mit, ich meine, Lavita war ein versionsexklusives Pokémon und das gab es dann entsprechend hier. Kann auch sein, dass da noch irgendwie eine ganz andere Mechanik hintersteckt und wir dann noch nicht durchgeblickt haben, aber es wirkt erstmal so, als ob das tatsächlich so entsprechend funktioniert. Eine weitere Sache, die uns aufgefallen ist und die uns immer geärgert hat, wenn wir das Spiel reingeschmissen haben, loslegen wollten und uns connecten wollten und am selben Poké-Center standen. Was hat uns jedes Mal in die Weißglut getrieben? Also ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht weiß das jemand ja von euch da draußen. Man spawnt dann, wenn man sich connected hat, immer an irgendeinem anderen Pokémon, also Poké-Center. So. Ja. Also nicht da, wo man sich quasi verbunden hat, selbst wenn, ne, wie du schon gesagt hast, beide an einem Ort stehen. Man kommt irgendwie immer woanders raus. Also es ist immer ein Center, wo man schon war, aber das ist irgendwie blöd, weil wir ja immer dort quasi uns wieder connected haben, wo wir auch weiterspielen wollten oder wo wir aufgehört haben, ne? Und weiß ich nicht, da musst du erst wieder noch dahin fliegen. Ja, ich verstehe auch nicht, was da für ein Gedanke hintersteckt. Also an der Stelle, wo man denn, also man ist ja bereits mit den beiden Spielständen an einem und demselben Poké-Center. Ich könnte es ja verstehen, wenn man an verschiedenen Poké-Centern wäre, dass man sagt, okay, ja gut, der kleinste gemeinsame Nenner, einfach irgendwas, wo ihr beide schon mal wart. So, random. Ja, aber an der Stelle, wo wir dort bereits stehen, wo das System uns eigentlich verorten müsste, als, hey, ihr seid an einer und derselben Stelle, schwierig, unfassbar schwierig. Wir sind ein bisschen rumgegangen. Wir wollten die Herrscher-Geschichte von dem Stahl-Pokémon, von dem Stahlherrscher-Pokémon machen, weil das wiederum an der, ne, wir sind ja erstmal in die andere Ecke von Mesalona City aus, in die andere Ecke der Region gegangen, weil wir da noch nichts erkundet hatten. Und da dachten wir uns, okay, gehen wir mal wieder zurück zu dem Stahlherrscher-Pokémon, wo wir eigentlich dann ursprünglich aufgehört hatten, bevor wir quasi auf die andere Seite der Region gewandert sind. Wir sind da quasi in eine andere Wüste weitergegangen, in eine andere Wüstenödnis-Region. Dort haben wir ein paar neue Pokémon gefangen und unter anderem hat sich da dann ein Pokémon von dir entwickelt. Und ja, welches Pokémon hat sich entwickelt und was ist deine Meinung dazu? Mano, ich habe gewusst, dass das kommt. Ja, mein Philiospa, a.k.a. Philori, also mein Starter hat sich dann jetzt in die letzte Entwicklung begeben, sozusagen. Ich weiß bis heute noch nicht richtig, was ich davon halten soll. Also es hat ja dann in der zweiten Entwicklung, habe ich ja schon erzählt, steht wieder auf zwei Beinen, war irgendwie klar. Da fand ich die Pfoten schon wieder sehr groß und ich dachte so, nein, nicht, dass das wieder so ein Fuegro-Typ wird mit diesen riesen Vorderpranken. Das zum Glück nicht, also sie sind, ich sag mal, relativ gleich geblieben, aber Pokémon ist ja größer geworden, also das stimmt schon mal, der Maßstab. Ja, wir haben jetzt, also das Philiospa ist jetzt ein Maskagato geworden und für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, ein bisschen sagt der Name das halt auch schon, finde ich, es trägt halt eine Maske und ja, ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich weiß nicht genau, ob ich es toll finden soll, also du sagtest ja, es ist so ein bisschen eine Magierkatze oder soll ein bisschen so eine Magierkatze darstellen, auch weil es so ein bisschen so einen Umhang in Anführungsstrichen hat. Und hinten am Kopf, was ich auch nicht verstehe, da fliegt irgendwie so ein Blattteil umher. Ja, also irgendwie ist es cool, aber es ist, glaube ich, einfach nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also wir haben die Blüte, die es quasi vorher am Revers hatte als Philiospa, haben wir jetzt um den Hals als so eine Art Kragen. Und wenn ihr das Pokémon seht, ihr könnt ja sonst vielleicht mal, ich weiß nicht, euer Gegner hat es ja eventuell oder ihr habt es gar nicht im Spiel. Das wäre natürlich blöd, weil ich möchte euch nicht auf die Suche schicken, das zu googeln, weil wegen Spoiler und so. Aber es sieht halt aus wie so ein, wie nennt sich das? Wie man früher hatte, im Mittelalter so ein Typ, der halt so ein Gaukler. So, ne? Also so diese Maske und eben dieser Kragen und so. Nur halt, ja, in Grün und Pokémon, ich weiß nicht. Ich tue mich mit dem Design unfassbar schwer. An späterer Stelle hat sich mein Starter-Pokémon ja auch entwickelt und ne, da war ich ja auch sehr, sehr happy mit. Ne, inzwischen hat sich mein Starter-Pokémon halt auch weiterentwickelt zu Skillecroak, also hat auch ein eine Entwicklung, die ich halt auch schon, also ich wusste ja von allen drei Starterentwicklungen, Endentwicklungen, und ich war dann halt auch ohnehin sehr, sehr happy mit dem, was ich hier bekommen habe. Mit der Katze, mit dem, wie hieß es? Mascagato. Ne, ich muss da immer gerade wegen dieser Maske an diesen Arcana aus Yu-Gi-Oh! Denken. An sich, wenn diese Maske nicht wäre, glaube ich, würde ich das Pokémon an sich ganz cool finden. So, aber gerade diese Maske und dann diese roten Augen, die durch diese Maskenschlitze durchgucken, das finde ich so, es hat so diesen Uncanny Valley-Effekt irgendwie. Das ist so eher gruselig als cool. Wie gesagt, an der Stelle, ne, wenn du an diese Feuer-Kroko-Entwicklung denkst, an Skele-Krok, da warst du ja auch nicht so unbedingt angetan, als du mein Starter-Entwicklungs-Pokémon gesehen hast, ne? Ja, also das hat ja links und rechts hat das ja ja, wie, also so Feuer bekommt, als ob das so aus dem Maul kommt. Also ein bisschen wie, als wenn er sabbert. Ansonsten ist es wie bei vielen Pokémon ja mittlerweile auch schon so, wie zum Beispiel bei diesem Wüstengrasteil. Es hat ja so ein kleines Vögelchen da auf der Schnauze, also es soll jedenfalls ein Vögelchen darstellen und das ist irgendwie eine Seele, die sich da, ich weiß nicht, was im Dings stand, aber die sich da irgendwie verlaufen hat oder so, ne? Also das Vögelchen ist ganz süß. Und das kleine Krokodil aber auch. Nein. Ich bin, doch, ich bin, ach Gott, ich bin ein riesengroßer Fan von dem großen Schnappi. Er ist Typ Feuer-Geist, auch eine interessante Kombi. Da, bei dir war es Unlicht, ne? Licht und Pflanze. Genau. Später kämpfen wir auch noch gegen Nemila. Und da sehen wir auch noch die letzte Entwicklung von der WC-Ente. Und ja, ich finde es, also ich weiß nicht, was diesmal irgendwie mit den Endentwicklungen passiert ist, aber irgendwie, ne, man hat so seine Lieblinge und ich will jetzt auch nicht die Leute bashen, die Ente halt cool finden und auch die Endentwicklung toll finden. Aber hier auch mein Fall ist es nicht, weil, ja, also keine Ahnung, magst du es mal skizzieren? Um welche Lebensform, um welche anaktive Lebensform handelt es sich? Es ist Bailando. Bailando, Bailando. Und Bailando. entsprechend hat das einen im Kampf stattfindenden dauerhaften Sassy-Hüftschwung. Also es heißt nicht Bailando, es heißt Bailonda, aber es ist jetzt halt auch nicht besser. Und es sieht im Prinzip aus wie so eine Mischung aus Strauß und hier Samba-Tänzer. Wobei ich das zum Beispiel eher in Verbindung mit Brasilien bringe und nicht mit Spanien. Also von der Region her. Weiß ich nicht, gehört für mich da jetzt nicht so zu, aber die allererste, also der Starter, wie hieß er? Quacks. Quacks, ne? Quacks Genau. ist richtig süß und alle drei Starter finde ich einfach richtig niedlich, aber die Entwicklung, ja, jetzt haben wir Bailando, ne? Also ich glaube, ich würde das Pokémon auch gar nicht mal so schwierig finden, wenn es nicht halt diesen voluminösen Hintern hätte, den er im Kampf wirklich im Takt immer hin und her schwingt. Das ist halt, es hat halt irgendwie, es ist witzig, es ist geckig, aber so als Starter-Pokémon irgendwie, also für meinen Geschmack ein Tick zu selbstironisch. Es geht weiter mit lustigen Pokémon. Ja, ne, perfekte Überleitung. An der Stelle, ne, wir hatten ja auch skizziert, wir wollten eigentlich jetzt den Stahlherrscher, das Stahlherrscher-Pokémon machen. Und ne, die übliche Storyline, Pepper taucht auf, ne, das Stahl-Pokémon muss erstmal gefunden werden, frisst dann irgendwie so seinen Gewürzkram. Aber um was für ein Pokémon handelt es sich? Es ist ein Wurm. Ein Wurm namens Schlurm. Das ist einfach. Und das Lustige ist, er hat Arme. Und zwar nicht nur, also scheint nicht nur vorne zu sein, so hinterm Kopf quasi, sondern generell sieht es aus, als wenn er quasi am ganzen Körper so links und rechts Arme rausstrecken könnte. Weil in dem einen Screen, sag ich mal, oder in der einen Szene hat er sie dann und streckt sie halt so aus und macht da seinen Schrei und beim Kämpfen sind sie dann wieder quasi eingezogen. Also ja, witzig. Also man kann den später auch noch fangen, aber halt nicht in der Größe, in der wir es hier besiegen müssen als Herrscher Pokémon. Ja, was ich ein bisschen schade finde, weil ne, ich habe es inzwischen auch gefangen und ich finde die Größe, jetzt auch nochmal so im Nachhinein im Vergleich, steht dem Pokémon eigentlich ziemlich gut. Ne? Ich finde das, ne, als ich das gesehen habe, dachte ich eigentlich auch so, okay, das wird vielleicht ein bisschen kleiner sein, aber dass es dann so kleiner ist, hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, also, aber ja gut, es geht ja um diese, ne, dass diese Pokémon, diese Gewürze und dadurch eben so groß und mächtig werden. Genau. Ja, ist schon okay. An der Stelle, wie gesagt, ne, wir hatten ja auch schon die Storyline von Pepper angesprochen gehabt. Hier bekommt das Pokémon von ihm, oh Gott, wie hieß es nochmal? Meister Eder? Ja. Muffel? Mephisto? Keine Ahnung. Der Hund, ja. der Wuffel. Nee, Wuffel ist, der Mann, Wuffel ist ja auch als Pokémon-Name verbraucht, verdammt. nee, auf jeden Fall, ne, der bekommt dann auch, ne, wir bekommen eine Cutscene, er bekommt so ein bisschen auch Energie zurück und ne, das Schema zieht sich weiter durch und wir bekommen mit unserem Reit-Pokémon halt auch wieder eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Was können wir denn jetzt? Wir können jetzt ganz hoch springen, wow. Ja, und ne, deine Reaktion spricht Bände, denn Ich war irritiert, dass dich das nicht so flasht, weil ich fand das großartig. Ich habe das so genossen, nach dem erfolgreichen Bezwingen des Herrscher-Pokémons, dann mit meinem legendären Pokémon ganz viele große, gigantisch große Sprünge zu machen. Und du warst eher so, ja, ist nett. Ja, keine Ahnung, warum catcht dich das nicht so? Das ist doch cool. Keine Ahnung. Also ich mag halt so richtiges Fliegen dann mehr oder einfach schwimmen. Also ich mag halt auch auf dem Wasser umherdümpeln, aber so große Sprünge, weiß ich nicht, das zieht mich nicht so mit. Alle aber springen. Springen, Team Jump. Ja. Team Jump confirmed. Danach kamen wir dann auf die Idee, wir sind ja schon an einigen Stellen in der Region umhergelaufen und haben Stellen gefunden, wo dann Gebirge im Weg stand und so weiter. Und unter anderem sind wir dann an einer Höhle vorbeigekommen, die verschiedene hohe Plattformen in sich hatte. Und da dachten wir uns, hey, ne, mit der neuen Sprungfähigkeit, da kann man doch gut durch diese Höhle springen und zu der Psycho-Arena kommen, zu der wir ursprünglich wollten. Wir wollten ursprünglich mal die Psycho-Arena besuchen und mal schauen, was sich da verbirgt und sind dann da quasi in dieser Höhle gescheitert oder an dieser Höhle gescheitert, gesagt. Und jetzt haben wir mit der guten Sprungfähigkeit die Höhle bezwungen, haben zwischendrin auch noch, das wird jetzt storyrelevant, ein Hundemon gefangen, ja. Welches dann quasi Terra-Typ, keine Ahnung, irgendwas, Terra-Typ Geist, glaube ich, war das, hatte. Denn ne, die Psycho-Arena, Hundemon und so weiter und so fort, das ist halt auch eine gute Vorbereitung. Wir hatten noch keine Ahnung, was für eine gute Vorbereitung das wird, aber eins nach dem anderen. Hieß das Azarilla? Genau, ja, Azarilla. Bevor wir in der Stadt Azarilla angekommen sind, haben wir uns dann da quasi noch mit den wilden Pokémon durchgeboxt. In der Stadt selbst startet die Arena-Herausforderung dann mit, ja, ich würde sagen, einer Yogastunde oder was war das? Gymnastik, genau. Gymnastik. Mit unseren Pokémon haben wir Gymnastik gemacht. Und der Charakter, der da mit uns Gymnastik macht, ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie sie heißt, aber auch die haben wir schon mal gesehen, weil auch, glaube ich, die, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Lehrerin in der Schule ist. Ja, ich meine auch, ja. Also, ja, ich glaube, ne? Also, es war lustig. Du fandest es lustig. Ich fand es eher, keine Ahnung, ich fand es eher oll, weil so, ja, gut, ne? Es war halt auch nicht wirklich eher gut, ne? Du hast da dein Zeitfenster, wo du deine Face-Reactions machen kannst und deine Posen, irgendwie glückliche Pose, traurige Pose, wütende Pose. Ja, genau. Aber so, du konntest halt mehrmals in diesem Timeslot drücken und ich wusste nicht, ob das irgendwas bringt und so. Und ja, keine Ahnung, es war halt so ein bisschen, es war halt nett gemeint, aber halt irgendwie so. Ja, und jetzt? Nicht so richtig erklärt, fand ich's, ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch überlesen oder so, aber ich fand es trotzdem witzig. Ja, zwischendrin vereinzelte Psychokämpfe mit Psychotrainern. Und dann danach, als wir das Gymnastikprogramm durchgemacht haben, gab es dann quasi die Konfrontation mit der Arenaleiterin. Die wir ihr im Laufe des Spiels vielleicht auch schon gesehen habt auf Plakaten, nämlich Tulia. Und zwar ist Tulia die, die wir auf der Werbetafel, als wir gegen Enigmara gekämpft haben, gesehen haben. Das ist die, ja, es ist quasi ein Model. Also sie arbeitet als Make-up-Model sozusagen oder verkauft Make-up. Und ich muss sagen, ich finde sie ja wunderschön, ne? Also ich finde sie richtig toll. Ich mag ihr Outfit. Sie hat auch so kleine Flügelchen hinten am Schuh und die bewegen sich auch oben am Kleid. Und ich mag ihre Farben auch so in diesem Flieder-Lila. Ich finde sie toll. Ich fand sie persönlich ein bisschen too much, aber ich muss gestehen, ich finde den Kampf gegen sie tatsächlich dann doch überraschend knackig. Und da merkt man auch, ne, wir hatten ja auch gesagt gehabt, dass, oder festgestellt, traurigerweise festgestellt gehabt, dass das Level-Scaling in diesem Spiel fehlt und entsprechend waren halt ihre Pokémon ein gutes Stück weit über unserem Level. Also im Schnitt, glaube ich, waren das so ja, fast maximal 10 Level drüber oder so. Unsere Pokémon waren so Level 30er, 35er. Ja, ne, so. Und dann kommt ja noch hinzu, wir beide, ne, mit dem Hundemon, Genau. was ja auch über dem Level der Pokémon war, die quasi auf uns hören. Das heißt, wir hatten beide auch Schwierigkeiten, dass das Pokémon halt einfach mal nichts gemacht hat, also ungehorsam war oder einfach so getan hat, als wenn es nichts bemerkt hätte oder so, ne? Aber wir haben es beide geschafft. Ja, wir haben es beide geschafft mit einer Abgangsbunt, cheesy Taktik mit dem Hundemon und beten. Hey, du hast auf uns gehört. An der Stelle finde ich es halt wirklich schwierig. Ne? Man bekommt ein neues Instrument an die Hand gelegt mit dem großen Sprung. Man kann zu dieser Stadt hingehen ohne weiteres und man wird ja nicht noch irgendwie vorbereitet. Hey, du musst so und so leveln. Dieses ganze Konzept mit der freien Entscheidung, in welcher Reihenfolge du was machst und so, beißt sich hier wirklich mit diesem Level-Scaling-Aspekt. Ne? Das ist schade, Es oder? ist schade, ja. Also wäre sonst eventuell auch gegen den Uhrzeigersinn weitergelaufen. Aber es geht halt nicht, weil die Pokémon dann auf einmal, wenn du vielleicht Level 20er Pokémon hast, dann gegen Level 50er Pokémon kämpfen, ist schwierig, ne? Ja. Also das ist ein bisschen schade. Ja. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf, denn da kommt dann auch nochmal unsere Rivalin Nemila. Bei ihr haben wir dann auch, oder du hast dann letzten Endes auch die Quarks-Entwicklung gesehen gehabt, von der wir bereits gesprochen haben. Wir haben nochmal einen kleinen Cameo-Auftritt von der Zagaria, die auch nochmal ein bisschen Dialog führt, nochmal ein bisschen Exposé und nochmal ein bisschen, ah, ne, du bist eine interessante Person, ein interessanter Kandidat auf der Arena-Reise und so weiter. Sie will uns, vielleicht noch ganz wichtig, für die Pokémon-Liga rekrutieren, die Sagaria. Und dann bekommen wir noch mal ein bisschen Dialog, ja, mit eben Nemila und Sagaria, dass sie eben die Nummer 1 ist. Und wir fragen uns dann, hä, die Nummer 1? Ja, sie ist halt, steht halt noch über dem Champ-Rang, den Nemila ja in sich hat. Sie ist der Top-Champ. Genau, das ist auch soweit interessant. Ne? Einige Fans hatten ja auch schon berichtet gehabt, dass Zagaria so ein bisschen an Cynthia von der Funktionalität erinnert. Ne? Sie ist quasi die große Speerspitze, das große Oberhaupt, der Oberhaupte quasi. Der Top-Champ wird jetzt hier quasi auch nochmal als Begriff reingeworfen. Und das führt auch noch weiter dazu, dass man sagen kann, ja, eventuell ist Zagaria nochmal so eine Art Cynthia-Verschnitt aus der Paideia-Region. Zu der Arena, bevor ich es vergesse. Wir hatten ja auch uns die Stadt entsprechend auch angeschaut und eine ganz nette Referenz in der oder um die Arena herum entdeckt, denn wir haben ja verschiedene, auch in der Paideia-Region, immer wieder verschiedene Böden aus verschiedenen Fliesen etc. oder Fliesenanmutungen, Steintäfelungen und so weiter. Und die Verzierungen, die Steinverzierungen, die Steinmuster um die Arena herum, von der Psycho-Arena, sind die Pixel-Sprites, die klassischen Pixel-Sprites von den jeweiligen Pokémon aus der ersten Generation. Und ich finde diese Referenz ganz interessant, dass es bei der Psycho-Arena ist, denn Psycho war ja in der ersten Generation der Typ, der maßlos overpowered ist. Gerade dahingehend finde ich das super interessant, dass man hier diese Pixel-Sprites aus der ersten Generation gewählt hat bei der Psycho-Arena. Möglicherweise eine Referenz darauf. Und ja, ne, an der Stelle, wir haben nach der Arena was gemacht? Also danach sind wir noch mal ein bisschen so AFK in der Welt umhergejumpt. Olini hat sich noch weiterentwickelt und Olini könnt ihr gerne weiterentwickeln. Olini wird zu Olivinio, bleibt süß. Nicht weiterentwickeln dürft ihr Flatutu. Tut es nicht, vertraut mir. Und dann haben wir noch mal in den Pokédex geschaut und gesehen, dass die Menüführung scheiße ist. Sprich, es ist ja wie ein Bücherregal aufgebaut. Ihr könnt nur von links nach rechts quasi mit dem Joystick und wenn ihr irgendwie ganz hinten ankommen wollt, dauert das eine halbe Ewigkeit. Und was wir gar nicht so mitbekommen haben, wo ich dann auch noch mal so ein kleines Video gemacht habe, damit wir es nicht vergessen: Wenn ihr in den Pokédex geht, wo diese Bücher stehen, und X drückt, dann kommt ihr zu, ja, zu Belohnungen, die ihr bekommt für gefangene Pokémon. Da gibt es dann, was hatten wir eben, Wassersteine, Pokébälle und all so ein Krams, sage ich mal, ist eigentlich eine ganz nette Sache so, ne? Genau. Also gerade was so Entwicklungssteine angeht, ne, gerade wenn es dann darum geht, Pokémon über Steine hinweg zu entwickeln, Entwicklungs-Items ganz generell, ne, das ist halt eigentlich ziemlich, ziemlich hilfreich. Ist tatsächlich aber auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, in diesem Spiel werden einige coole neue Features nicht unbedingt erklärt und erzählt, ne? Aber das ist ja genauso, wie wir am Anfang gesehen haben: Wenn du die Tasten nicht ausprobiert hättest, wüsste ich bis jetzt immer noch nicht, dass ich Fotos machen kann. So, also es sagt einem keiner. Also auf der einen Seite finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man vieles auch selbst herausfinden kann. Auf der anderen Seite, ja, es ist auch ein bisschen schade, dass es nicht erklärt wird. Wir haben uns natürlich, oder ich mir, meine Belohnungen dann alle auf einmal abgeholt. Dauert ein bisschen, je nachdem, wie viel man dann schon, ne, hat. Aber ja, gut. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dieses Pokémon-Spiel wirklich einfach selber erkunden kann. Genau, So, genau, genau. Ja, wie gesagt, wir sind in der Gegend rumgelaufen, haben viele Pokémon gefangen, gefunden, etc. Unter anderem halt auch diesen Schlurm in der Wüste, als wir da nochmal waren. Aber apropos Wüste, ne, da waren wir dann auch wieder am Start. Denn wir hatten ursprünglich vor einigen Stunden inzwischen, kann man ja fast sagen. Wir können ja am Ende nochmal unseren Spielstand so in Zeit gemessen kredenzen. Aber wir sind auf die Donphan-Varianten gestoßen. Einer Zukunftsvariante ausgehend und einer Vergangenheitsvariante ausgehend. Riesenzahn und, wie hieß es, Eisenrad. Eisenrad. Genau. Total kreativer Name, ja. An der Stelle, wie gesagt, wir hatten es mal bereits probiert, als wir diese Pokémon dann entdeckt haben, sind daran kläglich gescheitert. Inzwischen, gestärkt auch durch neue Pokémon und durch den Arena-Kampf, haben wir es dann geschafft gehabt. Und ja, ne. Wir haben unsere ersten, ich sag mal, Zukunfts-Vergangenheitsvarianten gesehen, leider noch nicht fangen können. Ich bin gespannt, wann wir diese Pokémon fangen können. Ob wir diese Pokémon fangen können? Bestimmt, ne? Der Herrscher der Luft oder der Winde oder wie er hieß, den Storch, den konnten wir ja mittlerweile auch fangen. Und den Wurm, den Stahl-Dings, Dingsi-Bumsi, haben wir ja auch gefangen. Also nehme ich mal an, dass das bei dem auch noch geht. Aber ja, gut, das ist so für mich noch mal mehr Special irgendwie. Ich weiß Genau. nicht, warum, ich kann es nicht so direkt erklären, aber ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass, wenn wir in diesen Schlund angekommen ist, dass da noch mal hoffentlich noch mal eine coole Welt quasi auf uns wartet, wo wir dann eben diese speziellen Pokémon noch mal finden. Ansonsten, du hast ja auch schon gesagt, du bist kein großer Fan vom Robodonphan. Das ist komisch. Das sieht blöd aus. Es hat das Gesicht hinter dem Rüssel. Also im Prinzip sieht es ja nie was, wenn es da umherkullert. Da finde ich deins besser, weil deins sieht einfach aus wie ein Mammut mit den großen Stoßzähnen und so. Ja, ich bin tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Fan von dem Vergangenheits-Donphan. Aber ich finde die Zukunftsvariante auch cool. Ne, mit diesem cyborghaften Augenpart und so weiter. Ja, ansonsten, ne, das ist das Letzte, was wir gemacht haben in der Paldea-Region. Wir haben noch vergessen, wir können jetzt schweben. Ah, genau. Danach gab es ja noch die Belohnung, dass man quasi auch wieder einen Aspekt freischaltet zur Fortbewegung mit Miraidon und Coraidon. Schweben oder gleiten wurde es genannt. Genau. Also wir können jetzt gleiten. Das heißt, ein bisschen so wie bei Legends Arceus, dass man von oben quasi herabgleiten muss, wenn man ein bisschen länger gleiten will. Ansonsten, wenn man so ebenerdig, bringt das nicht so viel. Und was ich noch sagen wollte, das haben wir jetzt die letzten Male auch vergessen, weil, ich sag mal so, Pokémon hat ja durch die Trailer auch so ein Augenmerk auf hier Futurus und Antiqua gelegt, die bis jetzt in dem ganzen Spiel nur vorkommen, wenn wir den Pfad der Legenden gehen, also die Herrscher-Pokémon besiegen, indem er danach auftaucht oder sie anruft: Ah, ich sehe, Miraidon, Coraidon geht schon wieder besser. Und uns erklärt, es kann jetzt schweben oder fliegen, es kann jetzt hochspringen, und dann ist er wieder weg. Genau. So. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil der wurde mir jetzt so vor die Linse gesetzt, dieser Charakter, aber er kommt eigentlich nie vor. Also wir haben ihn noch nicht einmal persönlich getroffen. Ja, das ist ein verdammt guter Punkt tatsächlich, ne? Mit Antiqua und Futurus, ne? Die wurden ja auch quasi als die Pokémon-Professoren kredenzt, so von der Marketing-Ebene aus. Sind das aber tatsächlich, ne? Umso mehr Zeit vergeht, umso weniger sind sie tatsächlich die funktionellen Pokémon-Professoren. Der Klassenlehrer, alle Charaktere erfüllen mehr die Professorfunktion als Antiqua und Futurus. Meinst, ne? Es gibt ja die Theorie, dass die beiden eventuell die Antagonisten des Spiels sind. Was meinst du, könnte da was dran sein? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Verbindung zu Team Star stehen, tatsächlich. Wir haben ja bis jetzt quasi nur die Verbindung, dass sie dort forschen und dass es halt Vater bzw. Mutter von Pepper ist. So, aber mehr gibt es da bis jetzt noch nicht. Also ich lasse mich da überraschen und bin da sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Und traurigerweise ist das vorerst leider das letzte gemeinsame Tagebuch, was wir machen, denn du fährst wieder nach Hause. Wieder nach Hause, ja. Nach jetzt fast 21 Stunden Spielzeit Ne, geht hast die du Woche wieder los. es dir angeschaut, wie lange die Spielzeit ist, die wir bisher haben? Ja, also 20 Stunden und 41 Minuten. Krass, nach 2 Tagen. Zweieinhalb Tagen? Zweieinhalb Zweieinhalb Tage. Tagen, Ja, mehr oder weniger, ne? ja. Also Reicht auch. heute, ne, diese Tagebucheinträge, die sind ja verteilt über die verschiedenen Tage. Heute ist Sonntag, ne? Vor 2 Tagen ist das Spiel erschienen. Ne, das ist schon kurios. Wir sind schon ein paar Pokémon-Suchtis, ne? Gott, ja, aber geht auch unbedingt zwischendurch mal raus und schnappt frische Luft. Das ist ganz wichtig. Am besten mit Pokémon Go. Ja. Nee, ansonsten, wie gesagt, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir hier diese erste Spielerfahrung in der Paldea-Region zu teilen. Na? Und wie gesagt, in den zukünftigen Tagebucheinträgen werdet ihr dann mit mir alleine erstmal vorlieb nehmen. Aber ansonsten, ja, gibt es denn noch irgendwas, was du den Leuten dort draußen mit auf den Weg geben möchtest, so was dir deine persönliche Spielerfahrung angeht, fürs Erste? Googelt nicht so viel, macht einfach, erkundet die Stadt, schaut auch in alle Ecken und vielleicht auch Rundungen rein. Und ihr habt einfach Spaß am Spielen. Alles klar, sehr schön. Dann bedanke ich mich, dass du mit mir den Einstieg in die Paideia-Region gemacht hast, mit mir die ersten paar Tagebücher aufgenommen hast. Und ja, bis auf bald. Tschüssi! Tschüss. Schön mit Öl. Schön mit Öl.